Einleitung. Als im Jahr 1972 Francis Ford Coppolas Film Der Pate in den Kinos anlief, rückte die Präsenz der nordamerikanischen Mafia zurück in das kollektive Bewusstsein Amerikas. Der Pate zeigt sowohl eine romantisierte als auch zugleich brutale Darstellung dieser italo-amerikanisch geprägten kriminellen Subkultur und beschreibt tatsächlich das, woran die meisten Menschen denken, wenn sie den Begriff Mafia hören. Seit dem Erscheinen dieses Films wurden unaufhörlich weitere Publikationen, die sich mit der Mafia beschäftigten, veröffentlicht. Dies geschah mit konstant verlässlichem Erfolg und beweist, welch umfassenden Einfluss die Kultur der nordamerikanischen Mafia auf die amerikanische Popkultur genommen hat. Von Goodfellas bis Sopranos, von Donnie Brasco bis Casino oder auch von Die Unbestechlichen bis hin zu The Irishman. Die Darstellung des Mafia-Lebens scheint zu den verlässlichsten Erfolgsrezepten im Kino zu gehören. Man könnte auch sagen, Millionen von Menschen weltweit sind fasziniert vom organisierten Verbrechen im Stile der Mafia. Die Annahme, dass das Mafia-Wissen der Menschen aus Leinwanderzählungen entspringt, ist durchaus zutreffend. Dieses Wissen basiert auf dramatisierten Nacherzählungen von Geschichten, welche von wirklichkeitsgetreuen Adaptionen bis hin zu komplett fiktionalen Werken reichen können. Was aber macht die Mafia außerhalb aller Leinwanddarstellungen aus? Was hat sie eigentlich bewirkt, um so viel internationale Aufmerksamkeit und weitreichendes Interesse auf sich zu ziehen? Wie konnte die Mafia überhaupt so mächtig werden, dass sich verschiedene Strafverfolgungsbehörden gemeinsam daran machten, diese italo-amerikanische Subkultur vollständig beseitigen zu können? Und vor allem, wie genau hat die Mafia eigentlich im Detail funktioniert? Nun, der beste Weg, um diese Fragen beantworten und die wohl einflussreichste amerikanische Verbrechenskultur beleuchten zu können, besteht darin, die vielleicht einflussreichste Organisation innerhalb dieser Subkultur unter die Lupe zu nehmen. Die Mafia-Familie Genovese. Die Familie Genovese, benannt nach dem berühmten neapolitanischen Gangster Vito Genovese, ist eine der ältesten Mafia-Familien in den Vereinigten Staaten. Die Wurzeln der Genoveses lassen sich bis zu einem der ersten bekannten Mafiosi, also Mitglieder der Mafia, die einst aus der alten Welt eingewandert waren, zurückverfolgen. Der sizilianische Mafioso Giuseppe di Klauenhand Morello. Beginnend mit den bescheidenen Anfängen des überschaubaren 107th Street Mob in East Harlem wurde Morello der erste aus einer ganzen Reihe von legendären Mafia-Bossen, welche die Genovese-Familie kontrollieren sollten. Dazu zählten auch Charles Lucky Luciano, Vincent de Chin Gigante und Vito Genovese selbst. Seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich die Organisation kontinuierlich an die Spitze der Unterwelt hochgearbeitet und damit den Ruf als eine der mächtigsten und beständigsten Kräfte des organisierten Verbrechens erlangt. Heute macht die Genovese-Familie etwa ein Fünftel der New Yorker Mafia aus und zählt zu den berüchtigten fünf Familien von New York, zu denen auch die Familien der Lucchesis, Bonannos, Gambinos und Colombos gehören. Trotz des massiven staatlichen Vorgehens der vergangenen Jahrzehnte gegen das organisierte Verbrechen ist die Genovese-Familie bis heute die wohl mächtigste amerikanische Verbrecherorganisation geblieben. Vito Genovese selbst, der Namensgeber der Organisation, war maßgeblich daran beteiligt, den Platz der Familie an der Spitze der kriminellen Subkultur zu manifestieren. Einst wurde Vito nördlich der süditalienischen Stadt Neapel geboren und wanderte dann im Alter von 15 Jahren mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten aus, die sich in der italienischen Community von Little Italy in New York City niederließ. Seine Karriere begann dann als Kleinkrimineller und Dieb. Schließlich fand er sich in der Gesellschaft der aufstrebenden Gangster Lucky Luciano und Frank Costello wieder, zweier Männer, welche die Geschichte der Genovese-Familie erheblich mitprägen sollten. Nun hatten die drei Männer damit begonnen, für das mächtige Oberhaupt Joe Masseria zu arbeiten, der zu dieser Zeit zufällig jene Organisation kontrollierte, die eines Tages Vitos Namen übernehmen sollte. Dadurch wurden sie zu Faktoren im geschichtsträchtigen und wegentscheidenden Castellammarese-Krieg, einen Konflikt, der die Welt der Mafia nachhaltig verändern sollte. Nun, da Vito die Kontrolle über Giuseppe Morellos frühere Straßengang übernahm, war er bereits zu einem etablierten Anführer ohne Skrupel, der sich den Respekt der Menschen um ihn herum verschaffte, herangewachsen. Auch abgesehen davon führte Vito ein unglaublich bemerkenswertes Leben. Von seinen Anfängen als örtlicher Gauner über seinen Aufstieg zum Stellvertreter des legendären Lucky Luciano bis hin zum Boss selbst hatte sich Vito Genovese als unglaublich opportunistischer Gangster entpuppt, der in jeder nur denkbaren Situation auf kriminelle Weise mitverdienen wollte. Als er während des Zweiten Weltkriegs aus den USA geflohen war, um einer Anklage entgehen zu können, profitierte er, indem er sich mit beiden Kriegsparteien verbündete, zunächst mit den Achsenmächten und später mit den Alliierten. Als man ihn schließlich in die USA ausgeliefert hatte, gelang es Vito erneut, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Er übernahm sogar wieder die Kontrolle über die Familie, um letztendlich aber doch noch in die Fußstapfen vieler Mafiabosse vor und nach ihm treten zu müssen. Schließlich wurde er gefasst, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Obwohl Vito selbst verstorben ist, ziert sein Name auch heute noch die gleichnamige Mafia-Familie, was als Beweis für den bleibenden Einfluss von Vito Genoveses Vermächtnis auf die italoamerikanische Mafia-Subkultur gewertet werden kann. Der Grund für die Fokussierung auf die Familie Genovese scheint also klar, doch die Frage bleibt dennoch: Warum finden wir die Subkultur der Mafia überhaupt so interessant? Der Grund hierfür liegt sicherlich nicht in den Verdiensten und Taten von Vito Genovese selbst oder seiner Organisation verborgen. Um diese Frage also beantworten zu können, müssen wir uns wieder dem Beginn dieser Einleitung zuwenden, dem Mafia-Epos aus dem Jahre 1972. Der Pate, wie auch seine Fortsetzungen, präsentieren dem begeisterten Publikum eine dramatische und höchst theatralische Geschichte der amerikanischen Mafia. Diese Filme haben das Prinzip des moralischen Ehrenkodex der Mafia romantisiert zugespitzt und dabei ein sowohl verlockendes als auch faszinierendes Bild des organisierten Verbrechens gezeichnet, das sowohl akkurat als auch gleichermaßen fiktiv ist. Dem sogenannten Ehrenkodex der Mafia mag zwar eine reale Existenz zugrunde liegen, doch ist dieser äußerst flexibel und in der Praxis meist gar nicht angewandt worden. Wenn es um Verbrecherorganisationen geht, die buchstäblich über Leichen gehen, dann ist für Moral und Loyalität eben nur wenig Platz, wie wir in späteren Kapiteln noch sehen werden. Obwohl die Grundidee der Loyalität in der Mafia-Subkultur verherrlicht wurde, gehören tatsächlich Verrat und Betrug zu den Hauptbestandteilen des organisierten Verbrechens der Mafia. Ungeachtet aller cineastischer Auswirkungen lässt es sich kaum leugnen, dass jede komplexe Organisation, deren Macht so unverhältnismäßig wachsen konnte, die einem dramatischen Traditionalismus und dem Hang zu sensationellen Verbrechen zugeneigt ist, zwangsläufig zum Thema des Masseninteresses werden musste. Aus diesem Grunde müssen wir uns nun der Frage zuwenden, wie es möglich wurde, dass die Mafia einen solchen Stellenwert erobern konnte. Dass der Mafia zugrunde liegende Konzept ist zwar komplex, aber dennoch nicht schwer zu verstehen. Die Mafia arbeitete jahrzehntelang im Untergrund und unterlag dabei einem strengen Schweigegebot. Während der Anfangsjahre waren die Familien in klar definierten Hierarchien und Rängen organisiert, vom Boss der Bosse bis hin zu den niederen Verbündeten. Letztere waren jedoch keine Made Men, Vollmitglieder, standen folglich auch nicht unter dem Schutz der Organisation, machten dennoch aber oft den Großteil der Anhängerschaft einer bestimmten Organisation aus. Dazu zählten auch Nicht-Italiener, die laut Mafia-Kodex nicht offizielles Vollmitglied einer Mafia-Familie werden durften. Diesen Organisationen lassen sich zahlreiche Straftaten zuordnen, darunter Erpressung, Raub, Prostitution, Glücksspiel, Drogenhandel, Schmuggel und vieles mehr. Da mafiöse Organisationen inhärent opportunistischer Natur sind, nutzen sie in der Regel auch jegliche Einnahmequellen illegaler Marktstrukturen für sich aus. Die Prohibition eröffnete dem organisierten Verbrechen beispielsweise letztendlich nur neue Märkte für die Herstellung, den Schmuggel und den Handel mit gefragten Gütern. Die Etablierung legalen Glücksspiels ermöglichte vergleichbar vielversprechende Möglichkeiten, insbesondere für die Genovese-Familie und, obwohl manche den Drogenhandel ablehnten, war die Mafia dennoch maßgeblich am Aufbau des internationalen illegalen Drogenhandels beteiligt. Die Kombination bestimmter Machtstrukturen mit der Bereitschaft, illegale Märkte zu bedienen, ermöglichten letztendlich die Etablierung des organisierten Verbrechens im Stil der Mafia und deren beständigen Einfluss in der amerikanischen Unterwelt. Kurz gesagt, Die Geschichte der italo-amerikanischen Mafia ist eine, die es wert ist, erzählt zu werden. Die italo-amerikanischen Mafia-Familien mit Ursprung in Sizilien begannen oft als lose Zusammenschlüsse von Einwanderern aus bestimmten Regionen Italiens. Die Mafia aus Sizilien, die Camorra aus Kampanien, die 'Ndrangheta aus Kalabrien und so weiter. Bezogen auf Amerika wurde die Mafia zu einem Vehikel, um in einer Zeit erheblicher anti-italienischer Bigotterie wirtschaftliche und soziale Sicherheit zu erlangen. Als es der Mafia schließlich gelang, Monopole in bestimmten illegalen Märkten zu bilden und die Macht der Organisationen weit genug anwuchs, um auch politisch Einfluss nehmen zu können, unternahm die Regierung der Vereinigten Staaten schließlich den Versuch, das italo-amerikanisch geprägte organisierte Verbrechen vollständig zu beseitigen. Durch eine aggressive Spionagestrategie und die Gewinnung von Zeugen wurde die amerikanische Mafia dezimiert und zu einem Schatten ihrer einstigen Macht degradiert. Dennoch besteht sie bis zum heutigen Tage fort, einschließlich der mächtigsten aller 5 Familien, die einst von Giuseppe Morello noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet worden war. Dieses Buch beschreibt den Aufstieg der Genovese-Familie, ihren Höhepunkt der Bedeutung unter der Herrschaft von Don Vito und ihren Werdegang am Rande der amerikanischen Gesellschaft.